Faustus. Das Leben des deutschen Tonsetzers Adrian Leverkühn erzählt von einem Freunde. Hörspiel nach dem gleichnamigen Roman von Thomas Mann. Bearbeitung Leonhard Koppelmann, Hermann Kretschmer, Manfred Hess. Musik Hermann Kretschmer. Regie Leonhard Koppelmann. 10. und letzter Teil. O hoher Geist, o Musen, steht mir bei. Erinnerung, die du schriebst, was ich gesehen. Jetzt zeige du, ob Adel in dir sei. Dante, Inferno. 2. Gesang. Meine Erzählung eilt ihrem Ende zu. Das tut alles. Alles drängt und stürzt dem Ende entgegen. In Endeszeichen steht die Welt, steht darin wenigstens für uns Deutsche, deren tausendjährige Geschichte widerlegt, ad absurdum geführt, als unselig verfehlt, als Irrweg erwiesen durch dieses Ergebnis, ins Nichts, in die Verzweiflung, in einen Bankerott ohne Beispiel, in eine von donnernden Flammen umtanzte Höllenfahrt mündet. Wenn es wahr ist, was der deutsche Spruch wahrhaben will, dass ein jeder Weg zu rechtem Zwecke auch recht ist in jeder seiner Strecken, so will eingestanden sein, dass der Weg, der in dies Unheil ging, und ich gebrauche das Wort in seiner strengsten, religiösesten Bedeutung, heillos war überall, an jedem seiner Punkte und Wendungen, so bitter es die Liebe ankommen mag, in diese Logik zu willigen. Eingezogen, in Erwartung des Verhängnisses, über dessen Erfüllung der Mensch nicht hinauszudenken vermag, halte ich mich in meiner Freisinger Klause und meide den Anblick unseres grässlich zugerichteten München. Ich bin allein mit meiner alten Helene, die für mein Leibliches sorgt und der ich zuweilen Abschnitte, denen ihre Schlichtheit gewachsen ist, aus diesem Schreibwerk vorlese, auf dessen Beendigung mitten im Untergang all mein Sinnen gerichtet ist. Die Prophetie des Endes, genannt Apokalypsis cum figuris, erklang, schneidend und groß, im Februar 1926 zu Frankfurt am Main, ungefähr ein Jahr nach den schreckhaften Vorgängen, die ich zu berichten hatte. Adrian hat im hochsensationellen, wenn auch von viel bösem Geschrei und insipidem Gelächter begleiteten Ereignis nicht beigewohnt. Er hat das Werk, eines der beiden Hauptwahrzeichen seines herben und stolzen Lebens, niemals gehört. Außer mir, der ich mich für die Reise frei zu machen wusste, war es aus unserem Bekanntenkreise nur die liebe Jeanette Scheuerl, die trotz ihrer geringen Mittel zu der Aufführung nach Frankfurt fuhr und dem Freunde dann zu Pfeifering darüber berichtete. Besonders gern sah er damals die elegante Bäuerin bei sich. Sie besaß für ihn nun einmal eine wohltätig beruhigende Gegenwart, eine Art von beschützender Kraft. Und tatsächlich habe ich ihn mit ihr in einem Winkel der Abtsstube Hand in Hand sitzen sehen, schweigend und wie geborgen. Dies Hand in Hand sah ihm nicht gleich. Es war eine Veränderung, die ich mit Rührung, sogar mit Freude, aber auch nicht ganz ohne Ängstlichkeit wahrnahm. Mehr als je liebte er es, zu jener Zeit auch Rüdiger Schildknapp, den Gleichäugigen, um sich zu haben. Arm wie eine Kirchenmaus hat er damals viel mit seinen vernachlässigten und verfallenden Zähnen zu tun. Diese treulosen Zahnärzte geben sich den Anschein, mich aus Freundschaft zu behandeln, stellen dann aber plötzlich unerschwingliche Forderungen. Und er erzählte von Abzahlungssystemen, versäumten Terminen. Nach denen ich gezwungen war, wieder einen anderen Helfer, wohl wissend, dass ich ihn nie werde befriedigen können und wollen, in Anspruch zu nehmen. Und dergleichen mehr. Man hat mir unter Qualen eine umfangreiche Brücke auf verbleibende schmerzende Wurzeln gepresst, die binnen kurzem unter der Last zu wanken begannen, so dass die makabre Auflösung des Kunstbaues sich ankündigt. Deren Folge die Kontrahierung neuer, nie zu begleichender Schulden sein würde. Es bricht zusammen. Es bricht zusammen, verkündete er, hatte aber nicht nur nichts dagegen, wenn Adrian Tränen lachte über all dies Elend, sondern schien es eben hierauf abgesehen zu haben und bog sich selber vor boyischem Lachen. Seine galgenhumoristische Gesellschaft war dem Einsamen damals gerade recht. Adrians Leben war während dieses ganzen Jahres leer von Arbeit. Ideenlosigkeit, Reglosigkeit des Geistes hatten ihn äußerst quälend, demütigend und ängstigend für ihn, wie aus seinen Briefen an mich hervorging, befallen. Öde, fast blöde ist meine Verfassung. Eine Hundeexistenz. Ein erinnerungsloses Pflanzendasein von unerträglicher Idyllik, dessen Beschimpfung die einzige klägliche Ehrenrettung ist und das mich dahin bringen könnte, neuen Krieg, Revolution oder dergleichen äußeren Lärm zu erwünschen, um nur dem Stumpfsinn entrissen zu werden. Vom Komponieren habe ich buchstäblich nicht die geringste Vorstellung mehr. Nicht mehr die schwächste Erinnerung, wie man das macht. Und glaube zuversichtlich, dass ich nie mehr eine Note aufschreiben werde. Möge die Hölle sich meiner erbarmen. Bete für meine arme Seele. Solche Wendungen wiederholten sich in diesen Dokumenten, die, mit wie viel Betrübnis sie mich erfüllten, mich doch auch wieder erhoben, da ich mir sagte, dass nun doch einmal nur ich, der Jugendgespiel und sonst niemand in der Welt, den Empfänger solcher Bekenntnisse abgeben konnte. Schwere Migräneanfälle hielten in dem Dunkel. Magen, Bronchial- und Rachenkatarrhe setzten ihm namentlich während des Winters 1926 wechselnd zu und hätten allein genügt, ihm die Reise nach Frankfurt zu verwehren. Gleichzeitig nämlich fast auf den Tag, es ist sonderbar zu sagen, segneten gegen Ende des Jahres Max Schweigestill, der Mann seiner Wirtin im Pfeifering, und Jonathan Leverkühn, beide 75-jährig, das Zeitliche. An eine Fahrt ins Sächsisch-Thüringische zum Begräbnis war bei seinem damaligen Zustand nicht zu denken. Aber obgleich er an dem Sonntage fieberte und sich sehr schwach fühlte, bestand er gegen die Abmahnung des Doktors darauf, an der aus der ganzen Umgebung stark besuchten Bestattungsfeier für seinen Wirt in der Dorfkirche von Pfeifering teilzunehmen. Auch ich erwies dem Verblichenen die letzte Ehre mit dem Gefühl, sie zugleich jenem anderen zu erweisen, und zu Fuß kehrten wir miteinander nach Haus Schweigestill zurück. Eigentümlich, dass trotz dem Verschwinden des Alten das knastrige Arom seiner Pfeife immer noch aus der offenstehenden Wohnstube hervordringt. Aber hier sind wohl selbst die Wände des Ganges so tief imprägniert, dass es nach wie vor die Atmosphäre schwängert. Das hält vor. Eine ganze Weile. Vielleicht solange das Haus steht. Es hält auch in Buchel vor. Die Weile unseres Vorhaltens nachher, ein bisschen kürzer, ein bisschen länger, nennt man Unsterblichkeit. Es war nach Weihnachten. Wie nun das Licht wuchs, schon in der Frühe des neuen Jahres, besserte sich zusehends Adrians Befinden. Sein Geist erstand. Er mochte nun Mühe haben, seine Besonnenheit im Sturm andringender Ideen zu wahren. Und dieses Jahr 1927 wurde das Jahr des kammermusikalischen Hoch- und Wunderertrages. Zuerst der Ensemblemusik für drei Streicher, drei Holzbläser und Klavier. Wie liebe ich die stürmisch vorwärts drängende Sehnsucht, die seinen Charakter ausmacht, das Romantische seines Tons, da es doch mit den strengsten modernen Mitteln gearbeitet ist. Ausdrücklich Fantasie heißt der erste Satz, Alles geht anders zu, als man erwartet. Ich habe keine Sonate schreiben wollen, sondern einen Roman. Diese Tendenz zur musikalischen Prosa kommt auf ihre Höhe in dem Streichquartett. Leverkühns esoterischstem Werk vielleicht, das dem Ensemblestück auf dem Fuße folgte. Es ist, als ob der Meister in diesem scheinbar anarchischen Stück tief Atem holte zur Faustkantate, dem gebundensten seiner Werke. Die alten Grenzen von Kammermusik und Orchesterstil sind nicht zu halten. Seit der Emanzipation der Farbe geht beides ineinander über. Die Neigung zum Zwiestämmigen, zur Vermischung und Vertauschung war allerdings bei ihm im Wachsen. Ich habe im Philosophiekolleg gelernt, dass Grenzen zu setzen schon sie überschreiten heißt. Danach habe ich's immer gehalten. Was er meinte, war die Hegelsche Kantkritik. Und der Ausspruch zeigt, wie tief sein Schaffen vom Geistigen her und von frühen Einprägungen bestimmt war. Und vollends dann das Trio für Geige, Viola und Violoncell, das, kaum spielbar, in der Tat nur von drei Virtuosen allenfalls technisch zu bezwingen. Unmöglich, aber dankbar. So kennzeichnete Adrian in guter Laune das Stück. Es war ein exuberantes Ineinander von Eingebungen. Es ist eine Nacht, in der es vor Blitzen nicht dunkel wird. Aber dies ist eine etwas unmilde und zappelige Art von Beleuchtung. Ich zappele selbst. Es hat mich verteufelt am Wickel und geht mit mir so dahin, dass mir wohl all mein Leichnam zittert. Sei nicht undankbar. Es geht, als hätte ich in Krakau studiert. Eine Redensart, die ich nicht gleich verstand, bis ich mich erinnerte, dass es die Universität Krakau gewesen war, wo man im 16. Jahrhundert die Magie öffentlich gelehrt hatte. Ich kann versichern, dass ich sehr aufmerksam auf solche Stilisierungen seines Ausdrucks lauschte, die er zwar immer geliebt hatte, die aber jetzt häufiger als je, oder soll ich sagen, zum öfter Mal, in seinen Briefen und selbst in seinem mündlichen Deutsch hervortraten. Bald sollte klar werden, warum. Es steht über jedem Zweifel, dass das Jahr der Kammermusik 1927 auch das Jahr der Konzeption von Dr. Fausti Weheklag war, des zweiten Oratoriums. Dieses zermalmenden Klagewerkes, von dessen ernstlicher Angehung ein Lebenszwischenfall, so lieblich wie herzzerreißend, ihn zunächst noch ablenken sollte. Ursula Schneidewein, Adrians Schwester in Langensalza, hatte nach den Jahr für Jahr 1911, 12 und 13 aufeinanderfolgenden Geburten ihrer ersten drei Kinder ein wenig an der Lunge gekränkelt und einige Monate in einer Heilstätte im Harz verbringen müssen. Der Spitzenkatarr schien dann ausgeheilt und während des Jahrzehnts, das bis zu dem Erscheinen ihres Jüngsten, des kleinen Nepomuk, verging, war Ursula den ihren eine unbekümmerte, tätige Gattin und Mutter, obgleich die Hungerjahre während des Krieges und nachher ihre Gesundheit zu keiner rechten Blüte kommen ließen. Die Schwangerschaft von 1923 schien ihre Vitalität eher zu heben, als dass sie sie beeinträchtigt hätte. Und durch Jahre hielt die tapfere Frau sich rüstig. Bis zum Mai 1928, als der fünfjährige Nepomuk recht heftig die Masern bekam und die Betreuung von Nepo bei Tag und Nacht zu einer schweren Belastung meiner Kräfte wurde. Der Husten will nicht weichen, so dass der behandelnde Arzt nun einen Anstaltsaufenthalt, den er ohne falschen Optimismus von vornherein auf ein halbes Jahr bemisst, kategorisch beantragt. Dies brachte Nepomuk Schneidewein nach Pfeifering. Ursula hatte Adrian ins Bild gesetzt, ihm geschrieben: Der Arzt würde eine sehr glückliche Lösung darin sehen, wenn der kindliche Rekonvaleszent einige Zeit in oberbayerischer Landluft verbringen könnte. Und deshalb bitte ich dich, deine Wirtin für den Gedanken zu stimmen, eine gemessene Zeit lang bei dem kleinen Mutter- oder Großmutterstelle zu vertreten. Dazu war Else Schweigestill gern bereit gewesen. Und Mitte Juni dieses Jahres fuhr Ursulas Tochter Rosa mit ihrem Brüderchen gen Süden und brachte ihn in den Schoß von ihres Oheims zweitem Elternhaus. Ich war nicht zugegen bei der Ankunft der Geschwister auf dem Hof, aber Adrian hat mir die Szene geschildert. Das ganze Hausvolk, Mutter, Tochter, Erbsohn, Mägde und Knechte standen in hellem Entzücken, lachten vor Freude um den Kleinen und konnten sich nicht satt sehen an so viel Lieblichkeit. Besonders die Frauen riefen Jesus, Maria und Josef an, ob des schönen Buben. Die Antworten, die er unter reizendem Gestenspiel auf Fragen nach seiner Mutter, seiner Reise, seinem Aufenthalt in der großen Stadt München erteilte, hatten prononciert schweizerischen Akzent. Es war also herzig. Auch kam mehreres würdig Stehengebliebene aus älterer Sprache in seiner Rede vor, wie er zum Beispiel von etwas, woran er sich nicht erinnern konnte, sagte: Es ist mir abgefallen. Nepomuk oder Nepo, wie die Seinen ihn riefen, oder Echo, wie er, schon seit er zu lallen begonnen hatte, in wunderlicher Verfehlung der Mitlaute sich selber nannte, war sehr schlicht sommerlich und kaum städtisch gekleidet. In ein weiß baumwollenes Hemdjäckchen mit kurzen Ärmeln, ganz kurze Leinenhöschen und ausgetretene Lederschuhe an den bloßen Füßen. Trotzdem ist einem bei seinem Anblick nicht anders, als sehe man ein Elfenprinzchen. Die zierliche Vollendung der kleinen Gestalt mit den schlanken, wohlgeformten Beinchen. Der unbeschreibliche Liebreiz des länglich ausladenden, von blondem Haar in unschuldiger Wirrnis bedeckten Köpfchens, dessen Gesichtszüge, so kindlich sie sind, etwas ausgeprägt Fertiges und Gültiges haben, sogar der unsäglich holde und reine, zugleich tiefe und neckische Aufschlag der langbewimperten Augen von klarstem Blau. Dies alles war es, was jenen Eindruck von Märchen, von Besuch aus niedlicher Klein- und Feinwelt hervorrief. Hinzu kam sein selbstverständlich von Koketterie und Wissen um seinen Zauber nicht ganz freies Lächeln, Antworten und Bedeuten, das etwas lieblich Lehrendes und Botenhaftes hatte. Echo dünkt es nicht wohl anständig, länger noch außer Dach zu bleiben. Es ziemt sich, dass er ins Hüsli geht, den Oheim zu grüßen. In diesem Augenblick aber trat Adrian, der geruht und sich inzwischen fertig gemacht hatte, selbst auf den Hof hinaus, um dem Neuankömmling willkommen zu bieten. Und dies ist unser neuer Hausgenosse. Er hielt Nepomuks Hand und blickte, schnell versunken, in das süße Licht dieser in azurenem Lächeln zu ihm aufgeschlagenen Augensterne. Gell? Da freust du dich, dass ich gekommen bin. Das will ich meinen. Und ich hoffe, du freust dich auch, uns alle kennenzulernen. Es ist wohl eine lustbarliche Begegnung, sagte das Knäbchen wundersam. So wollen wir hineingehen. Was meinen Sie, Mutter Schweigestill? Gewiss habt ihr unseren Gästen eine kleine Erfrischung vorbereitet. Das war geschehen. Im Nikesaal wurde die Schwester Rosa Schneidewein mit Kaffee, der Kleine mit Milch und Kuchen bewirtet. Sein Onkel saß mit am Tisch und sah Echo zu bei der Mahlzeit, die er sehr zierlich und reinlich einnahm. Mit seiner Nichte hielt Adrian dabei wohl einiges Gespräch, hörte aber schlecht auf das, was sie sagte, beschäftigt, wie er war, mit dem Anschauen des Elfen und ebenso sehr damit, seine Ergriffenheit im Diskreten zu halten und nicht beschwerlich damit zu fallen. Eine unnötige Sorge übrigens, da Echo sich aus stummer Bewunderung und gebannten Blicken längst nichts mehr zu machen schien. Schließlich sprach das Männlein die Silbe »habt«. Sie ist, wie die Schwester erklärte, von jeher sein Ausdruck für gesättigt sein, zur Genüge haben, nicht mehr mögen. Eine frühkindliche Abkürzung von »Ich habe es gehabt«, die er bis heute beibehalten hat. »Habt«, sagte er, und als Mutter Schweigestill ihm aus Gastlichkeit noch etwas aufnötigen will, erklärte er mit einer gewissen überlegenen Vernunft »Echo will das liebe Umgang nehmen« und rieb sich die Augen mit den Fäustchen zum Zeichen der Schläfrigkeit. Thank you. Als ich das nächste Mal auf dem Hofe vorsprach, waren seit seiner Ankunft schon 14 Tage vergangen. Er war eingelebt dort und rings in der Gegend bekannt. Ich sah ihn zuerst von Weitem. Adrian zeigte ihn mir von der Hausecke aus, wie er ganz allein im rückwärtigen Nutzgarten am Boden saß, zwischen Erdbeer- und Gemüsebeeten, ein Beinchen ausgestreckt, das andere halb hochgezogen, die geteilten Strähnen des Haars in der Stirn und, wie es schien, mit etwas distanziertem Wohlgefallen ein Bilderbuch mit nicht unebenen Reimen betrachtete, das ihm der Oheim geschenkt hatte. Er hielt es auf den Knien mit der rechten am Rande. Das linke Ärmchen und Händchen aber, womit er das Blatt gewendet hatte, verharrten, die Bewegung des Umblätterns unbewusst festhaltend, in unglaublich graziöser Gebarung, das Händchen geöffnet, seitwärts vom Buch in der Luft, so dass mir war, als hätte ich nie ein Kind so reizend dasitzen sehen. Meinen eigenen war es nicht im Traume gegeben, den Augen dergleichen zu bieten. Und bei mir dachte, auf diese Manier müssten die Englein droben die Seiten ihrer Halleluja-Bücher wenden. Er wusste fast sämtliche dieser Gedichte schon auswendig und las uns vor, indem er mit dem Fingerchen an ganz falscher Stelle die Zeilen entlangfuhr. Wer das Konzert zu End gehört, das war ein junger Hund. Und als der Hund nach Hause kam, da war er nicht gesund. Wer das Konzert zu End gehört, das war ein junger Hund. Und als der Hund Guter Gott, in kurzer Frist würde das lächelnde Himmelsblau dieser Augen seine Urreinheit von anderwärts einbüßen, würde zum Gesicht eines mehr oder weniger gewöhnlichen Buben werden, und doch war hier etwas, und jener Elfenspott schien der Ausdruck des Wissens davon, was einen außerstand setzte an die Zeit und ihr gemeines Werk, an ihre Macht über diese holde Erscheinung zu glauben. Und das war ihre seltsame in sich Geschlossenheit, ihre Gültigkeit als Erscheinung des Kindes auf Erden. Das Gefühl von herabgestiegen sein und, ich wiederhole es, lieblichem Botentum, das sie einflößte und das die Vernunft in außerlogische, von unserem Christentum tingierte Träume wiegte. Welche Schwärmerei, wird man sagen. Aber ich kann nichts anderes tun. Ich hätte mir ein Beispiel nehmen sollen und versuchte auch es zu tun, an Adrians Betragen, der kein Schulmann war, sondern ein Künstler und die Dinge nahm, wie sie sich gaben, augenscheinlich ohne Gedanken an ihre Wandelbarkeit. Sein Verhalten zu dem Kleinen war von versonnen lächelnder oder auch ernster Zartheit, ohne Schöntuerei, ohne Geflöte, ohne Zärtlichkeit sogar. Tatsächlich habe ich ihn das Kind niemals auf irgendeine Weise liebkosen, ihn kaum sein Haar berühren sehen. Nur, dass er gern Hand in Hand mit ihm ins Feld spazieren ging, das ist wahr. Mich in der Wahrnehmung zu beirren, dass er das Näfflein vom ersten Tage an zärtlich liebte, dass dessen Erscheinen in seinem Leben hellichte Epoche gemacht hatte, vermochte sein Benehmen nun freilich nicht. Von der Masernkrankheit ist ihm ein starkes Schlafbedürfnis. Er pflegt Nacht zu sagen, wenn der Schlummer ihn ankommt, wie er es abends beim Zubettgehen sagt, aber das ist sein Abschiedsgruß überhaupt. Er sagt es zu jeder Tageszeit, wenn er weggeht oder ein anderer weggeht. Statt Adieu, Lebewohl, sagt er, Nacht. Es ist das Gegenstück zu dem Habt, mit dem er stets ein Genossenes quittiert. Nacht. Er gab auch wohl das Händchen bei seinem Nacht, bevor er einschlief, im Grase oder im Stuhl. Und ich habe Adrian gefunden, wie er im rückwärtigen Garten auf einem sehr schmalen, nur aus drei zusammengenagelten Brettern bestehenden Bänkchen sitzend, Echos Schlaf zu seinen Füßen bewachte. Vorher hat er mir sein Händchen gegeben, berichtete er, als er mich aufblickend erkannte. Denn meine Annäherung hat er nicht bemerkt. Auch des Onkels Handschriften, diese über die Liniensysteme hingestreuten, mit Fähnchen und Federchen geschmückten, durch Bögen und Balken verbundenen, leeren und schwarzen Runen, betrachtete er gern und ließ sich erklären, wovon etwa mit all den Zeichen die Rede war. Dies Kind vor uns allen zuerst durfte Einblick nehmen in die Partiturskizze von Ariels Liedern aus dem Tempest, an denen Leverkühn damals heimlich arbeitete. Wie ich sagte, hielt Adrian sich tageweise das Knäblein fern, sei es, weil er beschäftigt war oder weil die Migräne ihn in die Stille, ja ins Dunkel zwang oder aus welchem Grunde immer. Aber nach einem Tage gerade, an welchem er Echo nicht gesehen, trat er gern abends, leise und kaum bemerkt, bei ihm ein, um dem Nachtgebet beizuwohnen, das es, auf dem Rücken liegend, die flachen Händchen vor der Brust zusammengefügt, mit einer seiner Pflegerinnen oder auch beiden, Frau Schweigestill und ihrer Tochter, abhielt. Zu bemerken ist, dass er Gott immer wie Gott ausspricht. Es waren absonderliche Segen, die er da, das himmlische Blau seiner Augen zur Decke aufgetan, höchst ausdrucksvoll rezitierte. Und er verfügte über eine ganze Auswahl davon, so dass er kaum je an zwei aufeinanderfolgenden Abenden sich desgleichen bediente. Merkt's, wer für den anderen bittet, sich selber löset er damit. Ich bitt für die ganze Welt, dass Gott auch ihn in Armen hält. Amen. Diesen Spruch hörte ich selbst von ihm mit größter Rührung, ohne dass er, glaube ich, meiner Gegenwart gewahr wurde. Merkt, wer für den anderen bittet, sich selber löset er damit. Echo bitt für die ganze Welt, dass Gott auch ihn in Armen hält. Was sagst du zu dieser theologischen Spekulation? Er bittet gleich für die ganze Schöpfung, ausdrücklich um selbst mit eingeschlossen zu sein. Sollte der Fromme eigentlich wissen, dass er sich selber dient, indem er für andere bittet? Die Uneigennützigkeit ist doch aufgehoben, sobald man sich merkt, dass sie nützlich ist. Soweit hast du recht. Er wendet die Sache aber doch ins Uneigennützige, indem er nicht für sich selbst nur bitten mag, sondern es für uns alle tut. Ja, für uns alle. Übrigens sprechen wir von ihm, als hätte er selbst sich diese Dinge ausgedacht. Hast du ihn je gefragt, woher er sie hat? Von seinem Vater oder von wem? Nein. Ich ziehe es vor, die Frage auf sich beruhen zu lassen und nehme an, er wüsste mir keinen Bescheid. Er wurde uns genommen. Das seltsam holde Wesen wurde von dieser Erde genommen. Mit entsetzlicher Wildheit und Wut wurde er gepackt und in wenigen Tagen dahingerafft. Von dieser Krankheit ist seit längerem kein Fall in der Gegend vorgekommen. Der gute Dr. Kürbis war von solchem Ungestüm ihres Auftretens ganz betroffen. Kinder sind während der Rekonvaleszenz von Masern oder Keuchhusten wohl sehr anfällig für sie. Die ersten Merkmale eines alterierten Befindens mit eingerechnet, spielte das Ganze sich in knapp 2 Wochen ab. Es war Mitte August und 2 Monate lang war Nepomuk schon die Freude des Hauses gewesen. Ein Schnupfen trübt die süße Klarheit seiner Augen. Er sagt Habt zu allem, was man ihm anbietet. Zur Nahrung, zum Spielen, zum Bilderbesehen, zum Märchenhören. Habt, sagt er und wendet sich ab. Sprecht leise. So floh er den Sonnenschein jener Hochsommertage in Hof und Garten, suchte das Zimmer. So klammerte er sich an Mutter Schweigestill, an ihre Tochter Clementine, an die Marktwald Purgis und kam aus demselben Triebe mehrmals zu seinem Onkel und murmelte »Nacht«, womit er auf seine Füße glitt und leise schwankend das Zimmer verließ. Der Arzt kam, nach ihm zu sehen. Er gab ihm Nasentropfen und verschrieb ein tonisches Mittel, hielt aber nicht mit der Vermutung zurück, dass wohl eine ernstere Krankheit im Anzuge sein könnte. Auch gegen seinen langjährigen Patienten in der Abtsstube äußerte er diese Besorgnis. Meinen Sie? Die Sache ist mir nicht ganz geheuer. Nicht geheuer? Die Wendung wurde in so erschrecktem und fast schrecklichem Ton wiederholt, dass Kürbis sich fragte, inwiefern er damit übers Ziel geschossen. Nun ja, in dem Sinn, wie ich sagte. Sie selbst könnten besser ausschauen, Verehrter. Hängen wohl arg an dem Buberl. Oh doch, es ist eine Verantwortung, Doktor. Das Kind ist zur Stärkung seiner Gesundheit hier auf dem Lande in unsere Obhut gegeben worden. Das Krankheitsbild, wenn man von einem solchen überhaupt sprechen kann, bietet im Augenblick keinerlei Handhabe für eine unerfreuliche Diagnose. Ich komme morgen wieder. Das tat er und konnte seine Bestimmung des Falles nun mit nur allzu viel Sicherheit abgeben. Nepomuk hatte ein jähes, eruptionsartiges Erbrechen gehabt und zugleich mit Fieber von allerdings nur mittleren Graden hatten Kopfschmerzen eingesetzt, die sich binnen wenigen Stunden ins offenbar Unerträgliche steigerten. Das Kind war, als der Doktor kam, schon zu Bett gebracht worden, hielt sich das Köpfchen mit beiden Händen und stieß Schreie aus, die sich oft, eine Marter für jeden, der es hörte, und man hörte es durch das ganze Haus, bis zum letzten Rest des Atems verlängerten. Dazwischen streckte es die Händchen nach denen aus, die es umgaben. Dann riss ein neues, wildes Erbrechen es auf, von dem es unter Zuckungen zurücksank. Kürbis prüfte des Kindes Augen, deren Pupillen sehr klein zusammengezogen waren und die eine Neigung zum Schielen zeigten. Der Puls eilte, Muskelkontraktionen und eine beginnende Starre des Nackens waren deutlich. Es ist Zerebrospinalmeningitis, eine Hirnhautentzündung. Der gute Mann sprach mit einer misslichen Kopfbewegung nach der Schulter den Namen aus, in der Hoffnung doch wohl, man möchte sich über die fast völlige Ohnmacht nicht im Klaren sein, die seine Wissenschaft vor dieser fatalen Berührung einzugestehen hatte. Geben Sie den Eltern des Kindes telegrafische Nachricht. Die Gegenwart der Mutter wenigstens wird wahrscheinlich beruhigend auf den kleinen Patienten wirken. Ich möchte einen Internisten aus der Hauptstadt hinzuziehen, mit dem ich die Verantwortung für den leider nicht unernsten Fall teilen kann. Ich bin ein einfacher Mann. Hier ist ein Aufgebot von höherer Autorität am Platze. Ich glaube, es lag betrübte Ironie in seinen Worten. Die Rückenmarkpunktion jedenfalls, sogleich notwendig zur Festigung der Diagnose, wie auch weil sie das einzige Mittel war, dem Kranken Erleichterung zu schaffen, getraute er sich sehr wohl selbst vorzunehmen. Frau Schweigestill, bleich, aber rüstig und dem Menschlichen treu wie immer, hielt das wimmernde Kind im Bette gebeugt, dass Kinn und Knie sich fast berührten, und zwischen den auseinandergegangenen Wirbeln führte Kürbis seine Nadel bis zum Spinalkanal, aus dem tropfenweise die Flüssigkeit austrat. Fast sofort ließen die unsinnigen Kopfschmerzen nach. Sollten sie wiederkehren? Dr. Kürbis wusste, dass sie schon nach ein paar Stunden wiederkehren mussten, da nur so lange die Druckentlastung durch die Entziehung der Gehirnventrikelflüssigkeit vorhält. So geben Sie ihm außer dem obligaten Eisbeutel die Chloralmedizin. Aus dem Schlaf der Erschöpfung, in den er nach der Punktion gefallen war, durch neues Erbrechen, Konvulsionen seines kleinen Körpers und schädelsprengende Schmerzen aufgestört, begann Nepomuk wieder sein herzzerreißendes Lamentieren und gellendes Aufschreien. Es war der typische hydrozephale Schrei, gegen den nur das Gemüt des Arztes, eben weil er ihn als typisch erfasst, leidlich gewappnet ist. Das Typische lässt kühl. Nur das als individuell Verstandene macht, dass wir außer uns geraten. Die Ruhe der Wissenschaft hinderte ihren ländlichen Jüngern nicht, von den Brom- und Chloralpräparaten seiner ersten Verordnung sehr bald zum Morphium überzugehen, das etwas besser anschlug. Er mochte sich ebenso sehr um der Hausbewohner willen, wobei ich besonders einen im Auge habe, wie aus Barmherzigkeit für das gemarterte Kind dazu entschließen. Nur alle 24 Stunden durfte die Flüssigkeitsentnahme wiederholt werden und nur während zweier davon hielt die Erleichterung an. 22 Stunden schreiender, sich bäumender Folter eines Kindes und dieses Kindes, das die bebenden Händchen faltet und stammelt. Ich will herzig sein. Ich füge hinzu und sage, dass für die, die Nepomuk sahen, ein Nebensymptom vielleicht das Schrecklichste war. Es war das zunehmende, schielende Verschießen seiner Himmelsaugen, zu erklären aus einer mit der Nackenstarre einhergehenden Augenmuskellähmung. Es verfremdete das süße Gesicht aufs Grässlichste, erweckte besonders im Verein mit dem Zähneknirschen, in das der Heimgesuchte bald verfiel, einen Eindruck von Besessenheit. Am nächsten Nachmittag kam die konsultierende Autorität aus München, Professor von Rotenbuch. Unter den von Kürbis vorgeschlagenen hatte Adrian ihn seines Rufes wegen gewählt. Er war ein hochgewachsener, gesellschaftlich gewandter, zur Königszeit persönlich geadelter, vielgesuchter und kostspieliger Mann mit einem wie zu beständiger Examinierung halbgeschlossenen Auge. Also Abblendung des Tageslichtes, Hochlagerung des gekühlten Kopfes, vorsichtigste Berührung des kleinen Patienten, Hautpflege durch Alkoholabreibungen und konzentrierte Nahrung, deren Einführung mit Schlauch durch die Nase wahrscheinlich notwendig wird. Bewusstseinstrübung, legitim und nicht verfrüht durch Morphium herbeigeführt, wird nicht lange auf sich warten lassen und sich rasch vertiefen. Das Kind wird dann weniger und endlich überhaupt nicht mehr leiden. Auch krasse Symptome soll man sich aus diesem Grunde nicht allzu nahe gehen lassen. Nachdem er die Güte gehabt, eigenhändig die zweite Punktion auszuführen, verabschiedete er sich würdevoll und kam nicht wieder. Für mein Teil konnte ich mich, durch Mutter Schweigestill, täglich über die jammervollen Vorgänge telefonisch benachrichtigt, erst am vierten Tage nach dem vollen Ausbruch der Krankheit, einem Samstag, in Pfeifering einfinden, als unter wütenden Krämpfen, die den kleinen Leib auf die Folter zu spannen schienen und ihm die Augäpfel nach oben kehrten, das Koma schon eingesetzt hatte, des Kindes Schreien verstummt war und nur noch Zähneknirschen übrig blieb. Frau Schweigestill, übernächtigen Anblicks und mit dick verweinten Augen, empfing mich im Haustor und empfahl mir dringend, sogleich zu Adrian zu gehen. Das arme Kind, bei dem übrigens seit gestern Nacht schon die Eltern sind, sehen Sie noch früh genug. Der Herr Doktor aber, er hat Ihren Zuspruch nötig. Es steht nicht gut um ihn. Im Vertrauen gesagt, scheint es mir manchmal, als rede er irre. Mit Bangen begab ich mich zu ihm. Er saß an seinem Arbeitstisch und blickte bei meinem Eintreten nur flüchtig und gleichsam geringschätzig auf. Erschreckend blass hatte er die geröteten Augen aller Bewohner des Hauses und bewegte geschlossenen Mundes die Zunge mechanisch irgendwo seitlich am Innern der Unterlippe hin und her. Du, guter Mann, was willst du hier? Das ist kein Ort für dich. Mach wenigstens dein Kreuz, so, von der Stirn zu den Schultern, wie du es als Kind zu deinem Schutze gelernt hast. Und da ich ein paar Worte des Trostes und der Hoffnung sprach... Spar dir die Humanistenflausen. Er nimmt ihn. Wollt das kurz machen. Vielleicht kann er es nicht kürzer machen mit seinen elenden Mitteln. Nimm ihn, Hundsfott. Aber beeil dich nach Kräften. Wenn du denn, Schubjak, auch dies nicht dulden wolltest. Ich hatte gedacht, dass er dies zulassen werde. Dies vielleicht doch. Aber nein, woher soll der Gnade nehmen, der Gnadenferne? Und gerade dies wohl muss er in viehischer Wut zertreten. Nimm ihn, Auswurf! Mögen auch Ewigkeiten gewälzt sein zwischen meinen Ort und seinen. Ich werde doch wissen, dass er ist, von wo du hinausgeworfen wurdest, Dreckskerl. Und das wird netzendes Wasser sein für meine Zunge. Und ein Hosianna dir zum Hohn im untersten Fluch. Was sollte ich sagen, was tun, wie solchen Worten begegnen? Lieber, um alles beruhige dich, du bist außer dir, der Schmerz spiegelt dir Unsinniges vor, sagt man ungefähr und mag aus Ehrfurcht vorm Seelischen, besonders wenn es sich um einen Menschen handelt wie diesen, nicht an körperliche Kalmierungen und Herabsetzungen, nicht an das Bromoral denken, das im Hause ist. Spar dir's und mach dein Kreuz. Da oben geht's zu. Mach's nicht für dich nur, sondern gleich auch für mich und meine Schuld. Welche Schuld, welche Sünde, welch ein Verbrechen, dass wir ihn kommen ließen, dass ich ihn in meine Nähe ließ, dass ich meine Augen an ihm weitete. Du musst wissen, Kinder sind aus zartem Stoff, sie sind gar leicht für giftige Einflüsse empfänglich. Adrian, nein, du hast ihm nichts als Liebes und Gutes getan. Er winkte nur ab. Ich saß bei ihm wohl eine Stunde und sprach ihn hier und da leise an, worauf er Antworten murmelte, die ich kaum verstand. Ich will unseren Kranken besuchen gehen. Sei Blum! Ich habe gefunden, es soll nicht sein. Was, Adrian, soll nicht sein? Das Gute und Edle, was man das Menschliche nennt, obwohl es gut ist und edel. Um was die Menschen gekämpft, wofür sie Zwingburgen gestürmt und was die Erfüllten jubelnd verkündigt haben, das soll nicht sein. Es wird zurückgenommen. Ich will es zurücknehmen. Ich verstehe dich lieber nicht ganz. Was willst du zurücknehmen? Die 9. Symphonie, erwiderte er. Und dann kam nichts mehr, wie ich auch wartete. Verwirrt und gramvoll begab ich mich hinauf in das Schicksalszimmer. Die Atmosphäre der Krankenstube, medikamentös, dumpfig und reinlich fade, herrschte dort, obgleich die Fenster offen standen, doch waren die Läden bis auf einen Spalt herangezogen. Nepomuks Bett war von mehreren Personen umstanden, denen ich die Hand reichte, während meine Augen doch nur auf das sterbende Kind gerichtet waren. Es lag auf der Seite, zusammengekrümmt, Ellbogen und Knie angezogen. Mit hochgeröteten Wangen atmete es einmal tief, und dann hatte man lange auf den nächsten Atemzug zu warten. Die Augen waren nicht völlig geschlossen, aber zwischen den Wimpern war nicht das Blau der Iris zu sehen, sondern nur Schwärze. Es waren die Pupillen, die größer und größer, wenn auch verschieden groß geworden waren und fast den Farbstern verschlangen. Doch war es noch gut, wenn man ihre spiegelnde Schwärze sah. Zuweilen wurde es weiß im Spalt, dann pressten die Ärmchen sich enger an die Flanken des Kindes und der knirschende Krampf verbog, grausam zu sehen, wenn auch vielleicht nicht mehr erlitten, die kleinen Glieder. Wir hatten, die Schweigestills, Adrian, seine Verwandten, Kunigunde und ich, im Nike-Saal ein wortkarges Abendessen miteinander, von dem öfters eine der Frauen aufstand, um nach dem Kranken zu sehen. Am Sonntagvormittag schon musste ich, so schwer es mir wurde, Pfeifering verlassen. Für den Montag hatte ich noch einen ganzen Stapel lateinischer Extemporalien zu korrigieren. Ich schied von Adrian, milde Wünsche auf den Lippen. Und wie er mich entließ, war mir lieber, als wie er mich gestern empfangen hatte. Mit einer Art von Lächeln sprach er auf Englisch die Worte: Then to the elements. Be free and fare thou well. Nepomuk Schneidewein, Echo, das Kind, Adrians letzte Liebe, entschlief schon 12 Stunden später. Die Eltern nahmen den kleinen Sarg mit sich in ihre Heimat. Beinahe 4 Wochen lang habe ich an diesen Aufzeichnungen nicht fortgeschrieben, angehalten erstens durch eine gewisse seelische Erschöpfung nach dem vorstehend Erinnerten, zugleich aber durch die jetzt einander jagenden, nach ihrem logischen Ablauf vorausgesehenen, in gewisser Weise ersehnten und nun doch ein ungläubiges Grauen erregenden Tagesereignisse. Wir schreiben den 25. April dieses Schicksalsjahres 1945. Darmstadt, Würzburg, Frankfurt gingen dahin. Nürnberg ergab sich, die Stadt der unkluge Herzen hoch erhebenden Staatsfeste. Unter den Großen des Regimes, die sich in Macht, Reichtum und Unrecht gewälzt, wütet richtend der Selbstmord. Unterdessen lässt ein transatlantischer General die Bevölkerung von Weimar vor den Krematorien des dortigen Konzentrationslagers vorbei defilieren und erklärt sie, soll man sagen, mit Unrecht, erklärt diese Bürger, die in scheinbaren Ehren ihren Geschäften nachgingen und nichts zu wissen versuchten, obgleich der Wind ihnen den Stank verbrannten Menschenfleisches von dorther in die Nasen blies, erklärt sie für mitschuldig an den nun bloßgelegten Gräueln, auf die er sie zwingt, die Augen zu richten. Mögen sie schauen. Ich schaue mit ihnen. Ich lasse mich schieben im Geiste von ihren stumpfen oder auch schaudernden Reihen. Offen liegt unsere Schmach vor den Augen der Welt. Ist es krankhafte Zerknirschung, die Frage sich vorzulegen, wie überhaupt noch in Zukunft Deutschland in irgendeiner seiner Erscheinungen es sich soll herausnehmen dürfen, in menschlichen Angelegenheiten den Mund aufzutun? Ach, es ist wohl mehr als eine Frage, dass dieses geschlagene Volk jetzt eben darum irren Blicks vor dem Nichts steht, weil sein letzter und äußerster Versuch, die selbsteigene politische Form zu finden, in so grässlichem Misslingen untergeht. Wie eigentümlich doch schließen sich nun die Zeiten. Schließt sich diejenige, in der ich schreibe, mit der zusammen, die den Raum dieser Biografie bildet. Denn die letzten Jahre des geistigen Lebens meines Helden, diese beiden Jahre 29 und 30, nach dem Scheitern seines Eheplanes, dem Verlust des Freundes, der Hinwegnahme des wunderbaren Kindes, das zu ihm gekommen war, sie gehörten ja schon dem Heraufsteigen und Umsichgreifen dessen an, was sich dann des Landes bemächtigte und nun in Blut und Flammen untergeht. Es waren für Adrian Leverkühn Jahre einer ungeheuren und hocherregten, man ist versucht zu sagen, monströsen, den teilnehmenden Anwohner selbst in einer Art von Taumel dahinreißenden, schöpferischen Aktivität, und unmöglich konnte man sich des Eindruckes erwehren, als bedeute sie Sold und Ausgleich für den Entzug an Lebensglück und Liebeserlaubnis, dem er unterworfen gewesen war. Um das Werk, sein letztes und etwas geschichtlich letztes und äußerstes in der Tat zu zeitigen. Die symphonische Kantate Dr. Fausti Weheklag. Thank you. darf zuvor nicht unterlassen, auf die persönliche Kondition ihres Schöpfers, eines damals 44-Jährigen, auf seine Erscheinung und Lebensweise, wie sie sich meiner immer gespannten Beobachtung darstellten, ein Licht zu werfen. Sein Gesicht, welches, solange er es glatt rasierte, die Ähnlichkeit mit dem seiner Mutter so offen zur Schau getragen hatte, war seit kurzem durch einen dunklen, mit grau vermischten Bartwuchs verändert. Eine Art von Knebelbart, in den ein schmales Oberlippenbärtchen hinabhing und der, wenn er auch die Wangen nicht freiließ, doch weit dichter am Kinn, hier aber wieder stärker zu Seiten desselben als in der Mitte, also nicht etwa ein Spitzbart war. Die Verfremdung, die diese partielle Bedeckung der Züge bewirkte, nahm man in Kauf, weil der Bart es war, der, wohl zusammen mit einer wachsenden Neigung, den Kopf zur Schulter geneigt zu tragen, dem Antlitz etwas vergeistigt Leidendes, ja Christushaftes verlieh. Doch deutete dieser Ausdruck nicht auf Schwäche, sondern ging mit extremer Tatkraft und einem Wohlbefinden einher. Die körperlichen Schikanen, deren Opfer ich so lange gewesen, diese Magenkatarre, Affektionen des Halses und qualvollen Migräneattacken, sind von mir abgefallen. Der Tag, die Arbeitsfreiheit sind mir gewiss. Meine Gesundheit ist vollkommen, triumphal. Ich war ihm nahe und nahe der Entstehung des in Schmerzen und Schauern geliebten Werkes, das nun durch anderthalb Jahrzehnte als ein toter, verpönter und verheimlichter Hochwert dargelegen hat und dessen Aufleben durch die vernichtende Befreiung, die wir erdulden, herbeigeführt werden mag. Klage, Klage, ein De Profundis, meinem liebenden Eifer ohne Beispiel, ein Monstrewerk der Klage, mit Notwendigkeit ein expressives Werk, ein Werk des Ausdrucks, ein Werk der Befreiung so gut wie die frühe Musik, an die es sich über Jahrhunderte hin anschließt, Befreiung zum Ausdruck sein wollte. Ich will hier zurückverweisen auf das Gespräch, das ich eines schon fernen Tages, am Hochzeitstage seiner Schwester zu Buchel, auf einem Spaziergang die Kuhmulde entlang mit Adrian hatte und wobei er mir unter dem Druck von Kopfschmerzen seine Idee eines strengen Satzes entwickelte. Abgeleitet aus der Art, wie in dem Liede »O lieb Mädel, wie schlecht bist du« Melodie und Harmonie von der Abwandlung eines fünftönigen Grundmotivs des Buchstabensymbols H-E-A-E-S bestimmt sind. Er ließ mich das magische Quadrat eines Stils oder einer Technik erblicken. Die noch die äußerste Mannigfaltigkeit aus identisch festgehaltenen Materialien entwickelt. Und in der es nichts Unthematisches mehr gibt, nichts, was ich nicht als Variation eines Immergleichen ausweisen könnte. Dieser Stil, diese Technik lässt keinen Ton zu, nicht einen, der nicht in der Gesamtkonstruktion seine motivische Funktion erfüllt. Es gibt somit keine freie Note mehr. Im Übrigen aber hat Leverkühns Spätwerk wenig gemein mit dem seiner 30 Jahre. Da ist, zum mystischen Schrecken des Bemerkenden, eine formale Utopie von schauerlicher Sinnigkeit verwirklicht, die in der Faustkantate universell wird, das Gesamtwerk ergreift und es, wenn ich so sagen darf, vom Thematischen restlos verzehrt sein lässt. Ein ungeheures Variationenwerk der Klage, negativ verwandt als solches dem Finale der 9. Symphonie mit seinen Variationen des Jubels, breitet es sich in Ringen aus, von denen jeder den anderen unaufhaltsam nach sich zieht. Aufgeboten aber, im Sinne des Resümees geradezu, werden die erdenklichsten, ausdruckstragenden Momente der Musik überhaupt. Nicht als mechanische Nachahmung und als ein Zurückgehen, versteht sich, sondern es ist wie ein allerdings bewusstes Verfügen über sämtliche Ausdruckscharaktere, die sich in der Geschichte der Musik je und je niedergeschlagen. Längst vorhergesagt ist in diesen Blättern, dass im Faustus auch jenes Buchstabensymbol, die von mir zuerst wahrgenommene Hetera-Esmeralda-Figur, das H-E-A-E-S, sehr oft Melodik und Harmonik beherrscht. Überall da nämlich, wo von der Verschreibung und Versprechung, dem Blutrezess, nur immer die Rede ist. Rein orchestral ist der Schluss. Ein symphonischer Adagio-Satz, in welchen der nach dem Höllengalopp mächtig einsetzende Klagechor allmählich übergeht. Es ist gleichsam der umgekehrte Weg des Liedes an die Freude, das kongeniale Negativ jenes Überganges der Symphonie in den Vokaljubel. Es ist die Zurücknahme. Then to the elements, be free and fare thou well. Oder es soll nicht sein das Gute. Mein armer, großer Freund, wie oft habe ich der schmerzhaften Worte gedacht, die er beim Tode des Kindes zu mir sprach, des Wortes, es solle nicht sein, das Gute, die Freude, die Hoffnung, das solle nicht sein. Es werde zurückgenommen, man müsse es zurücknehmen. Wie steht dieses »Ach, es soll nicht sein«, fast einer musikalischen Weisung und Vorschrift gleich, über den Chor- und Instrumentalsätzen von Dr. Fausti Weheklag, wie ist es in jedem Takt und Tonfall dieses Liedes an die Trauer beschlossen? Kein Zweifel, mit dem Blick auf Beethovens Neunte als ihr Gegenstück in des Wortes schwermütigster Bedeutung ist es geschrieben. Aber nicht nur, dass es diese mehr als einmal formal zum Negativen wendet, ins Negative zurücknimmt. Es ist darin auch eine Negativität des Religiösen, womit ich nicht meinen kann, dessen Verneinung. Was ich meine, ist eine Umkehrung, eine herbe und stolze Sinnverkehrung, wie wenigstens ich sie zum Beispiel in der freundlichen Bitt des Dr. Faustus an die Gesellen der letzten Stunde finde, sie möchten sich zu Bette begeben, mit Ruhe schlafen und sich nichts anfechten lassen. Damit aber verbindet sich eine Umkehrung der Versuchungsidee, der Gestalt, dass Faust den Gedanken der Rettung als Versuchung zurückweist. Nicht nur aus formeller Treue zum Pakt und weil es zu spät ist, sondern weil er die Positivität der Welt, zu der man ihn retten möchte, die Lüge ihrer Gottseligkeit von ganzer Seele verachtet. Unverkennbar ist die Versuchung Jesu durch Satan erinnert. Unverkennbar das Apage zum stolz verzweifelten Nein gegen falsche und matte Gottesbürgerlichkeit gewendet. Aber einer anderen und letzten, wahrhaft letzten Sinnesverkehrung will gedacht und recht von Herzen gedacht sein, die am Schluss dieses Werkes unendlicher Klage leise, der Vernunft überlegen und mit der sprechenden Unausgesprochenheit, welche nur der Musik gegeben ist, das Gefühl berührt. Ich meine den orchestralen Schlusssatz der Kantate, in den der Chor sich verliert und der wie die Klage Gottes über das Verlorengehen seiner Welt, wie ein kummervolles »Ich habe es nicht gewollt« des Schöpfers lautet. Nein, dies dunkle Tongedicht lässt bis zuletzt keine Vertröstung, Versöhnung, Verklärung zu. Aber wie, wenn der künstlerischen Paradoxie, dass aus der totalen Konstruktion sich der Ausdruck als Klage gebiert, das religiöse Paradoxon entspräche, dass aus tiefster Heillosigkeit, wenn auch als leiseste Frage nur, die Hoffnung keimte. Hört nur den Schluss, hört ihn mit mir. Eine Instrumentengruppe nach der anderen tritt zurück, und was übrig bleibt, womit das Werk verklingt, ist das hohe G eines Cello, das letzte Wort, der letzte verschwebende Laut in pianissimo fermate langsam vergehend. Dann ist nichts mehr. Schweigen und Nacht. Aber der nachschwingend im Schweigen hängende Ton, der nicht mehr ist, dem nur die Seele noch nachlauscht, und der Ausklang der Trauer war, ist es nicht mehr, wandelt den Sinn, steht als ein Licht in der Nacht. Wachet mit mir. Schlafet ruhig und lasst euch nichts anfechten. Verlasst mich nicht. Seid um mich zu meiner Stunde. Wachet mit mir. Adrian mochte im Werke wohl das Wort gottmenschlicher Not ins einsam männlichere und stolze, in das Schlafet ruhig und lasst euch nichts anfechten seines Faustus wenden. Es bleibt das Menschliche doch, das triebhafte Verlangen, wenn nicht nach Beistand, so doch nach mitmenschlichem Beisein, die Bitte, verlasst mich nicht, seid um mich zu meiner Stunde. Darum, als das Jahr 1930 fast auf seine Hälfte gekommen war, im Monat Mai, lädt Leverkühn auf verschiedenen Wegen eine Gesellschaft zu sich nach Pfeifering, alle seine Freunde und Bekannten, auch sogar solche, mit denen er wenig oder gar nicht bekannt, eine Menge Leute an die 30. Denn es hatte ja Adrian auf seinen Karten wissen lassen: Ich wünsche einer günstigen Freundesversammlung von meinem neuen, eben vollendeten chorisch-symphonischen Werk ein Bild zu geben, durch den Klaviervortrag einiger charakteristischer Partien daraus. Es gab keine Absagen, im Gegenteil. Nur zusätzliche Gesuche um Beteiligungserlaubnis kamen vor. Frau Schweigestill erklärte uns in nicht geringer Bestürzung: Der Herr Doktor hat mich auf die Invasion mit keinem Wort vorbereitet. Unterdessen wollte das wütende Gebell des alten Suso oder Kasperl draußen, der kettenklirrend vor seiner Hütte herumsprang, kein Ende nehmen und beruhigte sich erst, als keine neuen Gäste mehr anlangten und alles sich im Nike-Saal versammelt hatte. Außer mir, Helenen, Jeanette Scheuerl und Kunigunde Rosenstiel erwähne ich von den Anwesenden aufs Geratewohl und nach dem Gedächtnis Rüdiger Schildknapp in seinem ewigen mitgenommenen Sportkostüm, von Frauen umgeben. Ich glaube nicht an die Entromantisierung der Musik. Diese ist mit dem Romantischen doch wohl zu tief und wesentlich verbunden, als dass sie es ohne schwere natürliche Einbuße je würde verleugnen können. Blödsinnig schön. Den vermögenden Bullinger: Geistige Schönheit war das zwar nicht, sondern exemplarisch sinnlicher. Aber vor dem Sinnlichen soll man sich am Ende weder fürchten noch schämen. Den Maler Leo Zink, den weder Adrian noch ich eigentlich mochten und den jener wohl mit dem verstorbenen Spengler zusammen eingeladen hatte. Jesus, na. Jesus. Helmut Institoris, nun eine Art von Witwer. Vom Standpunkt der Schönheit ist nicht der Wille zu loben, sondern die Gabe und diese allein als verdienstlich anzusprechen. Dr. Kranich. In der Kunst sollte man sich in der Tat vor dem Nichts als Sinnlichen fürchten und sich seiner schämen, denn es ist das Gemeine. Die Knöterichs, Sixtus Critvis. Diese Zusammenkunft und was sie verspricht, ist schon enorm wichtig. Und der Kreis seines Diskussionstisches, nämlich der Erdschichtenforscher Dr. Unruhe, die Professoren Vogler und Holzschuhe, der Dichter Daniel zur Höhe. Jawohl, jawohl, so übel nicht. Oh, freilich doch, man kann es sagen. Und zu meinem Ärger sogar der rabulistische Chaim Breisacher. Alles Moralische ist ein rein geistiges Missverständnis des Rituellen. Gibt es etwas Gottverlasseneres als das rein Geistige? Das fachlich-musikalische Element war neben den Opernsängern durch Ferdinand Edschmidt, den Dirigenten des Zapfenstößerorchesters, vertreten. Alle diese Leute, nun rund 30, wie ich sagte, stehen vorderhand in dem Bauernsaal erwartungsvoll umher, machen sich untereinander bekannt, tauschen Äußerungen der Neugier. Von Anfang an machte ich die Beobachtung, dass viele gar nicht bemerkten, dass Adrian längst im Zimmer war. Er saß mit dem Rücken gegen die Fenster, gekleidet wie immer jetzt, mitten im Saal an dem schweren ovalen Tisch. Auf dem Pult des geöffneten Tafelklaviers an der Wand lag aufgeschlagen die Partitur von Dr. Faust die Weheklag. Da ich den Freund im Auge behielt, auch während der Konversation mit einem und dem anderen der Gäste, verfehlte ich nicht, den Wink aufzufassen, den er mir mit Kopf und Brauen erteilte und der besagte, ich solle die Versammelten zum Einnehmen ihrer Plätze anhalten. Dr. Leverkühn wünscht, seinen Vortrag zu beginnen. Adrian machte noch keine Miene, die allgemeine Erwartung, auch meine eigene, zu erfüllen und sich zum Klavier zu begeben, um zu spielen. Er saß mit gefalteten Händen, das Haupt zur Seite geneigt, die Augen vor sich hin nur wenig aufwärts gerichtet und begann bei nun vollkommener Stille, sehr leise und murmelnd, so dass die wenigsten seine Anrede verstanden, noch sich etwas daraus machten oder sonst sie als launige Scherzfloskel nahmen, da sie ungefähr lautete wie: Achtbar, insonders liebe Brüder und Schwestern. Danach schwieg er eine Weile, wie nachdenkend, die Wange bei aufgestütztem Ellbogen gegen die Hand gelehnt. Erstlich will ich mich gegen euch bedanken, beide der Gunst und Freundschaft von mir, unverdient, so ihr mir erweisen wollen durch euer Hereinkommen zu Fuß und Wagen, da ich euch aus der Einöde dieses Schlupfwinkels geschrieben und gerufen, auch rufen und laden lassen durch meinen herzlich getreuen Famulus und Spezialfreund, welches mich noch zu erinnern weiß, unseres Schulgangs von Jugend auf, da wir zu Hallen miteinander studierten, doch davon und wie Hochmut und Greuel schon anhuben bei diesem Studieren, weiter herab in meinem Sermoni. Hierbei blickten viele schmunzelnd nach mir, der ich doch vor Rührung nicht lächeln konnte, da es dem Teuren gar nicht gleich sah, dass er meiner mit so weicher Erinnerung gedachte. Aber gerade dies, dass sie Tränen in meinen Augen sahen, belustigte die meisten. Und ich erinnere mich mit Widerwillen, dass Leo Zink seine große, von ihm viel verspottete Nase laut in sein Schnupftuch schneuzte, um eine sichtliche Bewegung zu karikieren, womit er auch wieder einiges Kichern für sich gewann. »Muss mich zuvörderst auch für euch entschuldigen, entschuldigen und euch bitten, des nicht Beschwerung zu tragen, dass unser Hund Prestigia, er wird wohl Suso genannt, heißt aber in Wahrheit Prestigia, sich so übel gehube und euch ein so hellisch Gekläff und Geplärr vor den Ohren gemacht, da ihr euch doch um meinetwillen habt solcher Mühe und Beschwer unterwunden. Nun habe ich zu euch, euch guten und harmlosen, wenn nicht unsündigen, so doch nur gewöhnlich und erträglich sündigen, die ich darum herzlich veracht, aber inbrünstig beneide, ein voll mitmenschlich Geständnis zu tun, da mir das Stundglas vor den Augen steht, dass ich gewärtig sein muss, wenn er mich holen wird, gegen den ich mich mit meinem eigenen Blut so teuer verschrieben, dass ich mit Leib und Seele ewig sein gehören wollen. Wisst es also, ihr Guten und Frommen, die ihr mit eurer mäßigen Sünd in Gottes Gnade und Nachsicht ruhet, denn ich habe es so lange bei mir verdruckt, will's euch aber nicht länger verhalten, wisst es also, dass ich allbereits seit meinem 21. Jahr mit dem Satan verheiratet bin und habe mit wissender Fahr aus wohlbedachtem Mut, Stolz und Verwegenheit, weil ich in dieser Welt einen Ruhm erlangen wollen, eine Versprechung und Bündnis mit ihm aufgerichtet. Also das alles, was ich während der Frist von 24 Jahren vor mich gebracht und was die Menschen mit Recht misstrauisch betrachtet, nur mit seiner Hilfe zustand kommen und ist Teufelswerk, eingegossen vom Engel des Giftes. Hätte er einmal gelächelt oder geblinzelt, um seine Worte als Künstlermystifikation zu kennzeichnen, so wäre noch halbwegs alles gut gewesen. Aber er tat's nicht und saß da in bleichem Ernst. Und vielleicht hätte ich einschreiten und die Versammlung auflösen sollen. Aber mit welcher Begründung? Und ich fühlte, dass ich den Dingen ihren Lauf lassen müsse. In der Hoffnung, er möchte bald aus seinem Werk zu spielen beginnen und Töne geben statt Worte. Nie hatte ich stärker den Vorteil der Musik, die nichts und alles sagt, vor der Eindeutigkeit des Wortes empfunden, ja die schützende Unverbindlichkeit der Kunst überhaupt, im Vergleich mit der bloßstellenden Krudheit des unübertragenen Geständnisses. Glaubt nicht, liebe Brüder und Schwestern, dass ich zur Promission und Errichtung des Pakts grobe Beschwörung bedürft hätte. Es war nur ein Schmetterling und eine bunte Butterfliege, Hetera Esmeralda. Die hat es mir angetan durch Berührung, die Milchhexe, und folgte ihr nach in den dämmernden Laubschatten, den ihre durchsichtige Nacktheit liebt, und wo ich sie haschte, die im Flug einem windgeführten Blütenblatt gleicht, haschte sie und koste mit ihr. Ihrer Warnung zum Trotz. So war es geschehen, denn wie sie es mir angetan, so tat sie es mir an und vergab mir in der Liebe. Da war ich eingeweiht und die Versprechung geschlossen. Hier gab es eine Zwischenstimme aus dem Auditorium, die des Dichters Daniel zur Höhe in seinem Priesterkleide, der mit dem Fuße aufschlug und hämmernd urteilte. Es ist schön. Es hat Schönheit. Man glaubt, Poesie zu hören. Recht wohl, recht wohl. Man kann es sagen. Einige zischten, und auch ich wandte mich missbilligend gegen den Sprecher. Doch war ich ihm heimlich dankbar für seine Worte. Denn obgleich albern genug, rückten sie, was wir hörten, unter einen beruhigenden und anerkannten Gesichtswinkel, den ästhetischen nämlich, der, so unangebracht er war und so sehr er mich ärgerte, doch auch mir selbst eine gewisse Erleichterung schuf. Denn lange schon, bevor ich mit dem giftigen Falter koste, war meine Seel in Hochmut und Stolz zu dem Satan unterwegs gewesen. Hatte wohl einen guten, geschwinden Kopf und Gaben mir von oben her gnädig mitgeteilt, die ich in Ehrsamkeit und bescheidentlich hätte nutzen können, fühlte aber nur allzu wohl, es ist die Zeit, wo auf fromme, nüchterne Weis mit rechten Dingen kein Werk mehr zu tun und die Kunst unmöglich geworden ist, ohn Teufelshilf und höllisch Feuer unter dem Kessel. Ja, und ja, liebe Gesellen, dass die Kunst stockt und zu schwer worden ist und sich selbsten verhöhnt, dass alles zu schwer worden ist und Gottes armer Mensch nicht mehr aus und einweis in seiner Not, das ist wohl Schuld der Zeit. Lädt aber einer den Teufel zu Gast, um darüber hinweg und zum Durchbruch zu kommen, der zeiht seine Seel und nimmt die Schuld der Zeit auf den eigenen Hals, dass er verdammt ist. Denn es heißt, seid nüchtern und wachet. Das aber ist manche Sache nicht, sondern statt klug zu sorgen, was vonnöten auf Erden, damit es dort besser werde, und besonnen dazu zu tun, dass unter den Menschen solche Ordnung sich herstelle, die dem schönen Werk wieder Lebensgrund und ein redlich Hineinpassen bereiten, läuft wohl der Mensch hinter die Schul und bricht aus in höllische Trunkenheit. So gibt er sein Seel daran und kommt auf den Schindvasen. Also, günstige, liebe Brüder und Schwestern, bin auch bald mit jenem zu Sprach gekommen, hat mir auch Zeit verkauft, 24 unabsehbare Jahr und sich gegen mir versprochen und verlobt für diese Frist. Auch mir Großes verheißen und viel Feuer unter den Kessel, dass ich fähig sein sollte zum Werk, obgleich es zu schwer worden und mein Kopf zu klug und spöttisch dafür, des ungeachtet. Nur allerdings Messerschmerzen sollte ich leiden dafür schon in der Zeit, gleich wie die kleine Seejungfrau sie litt in ihren Beinen. Die war meine Schwester und süße Braut mit Namen Hyphialta. Denn er führte sie mir zu Bette als mein Schlafweib, dass ich ihr anhub zu buhlen und sie immer lieber gewann. Ob sie nun mit dem Fischschwanz kam oder mit Beinen, öfters wohl kam sie im Schwanz, weil nämlich die Schmerzen, die sie wie von Messern litt in den Beinen, ihr die Lust überwogen. Und ich hatte viel Sinn dafür, wie ihr zarter Leib in den schuppigen Schwanz so lieblich überging. Aber höher war mein Entzücken doch an der reinen Menschengestalt, und so hatte ich meines Teils größere Lust, wenn sie sich zu mir gesellte mit Beinen. Schön! Oh, freilich wohl, es ist schön. Darauf ist Hyphialta schwangeren Leibs geworden und hat mir ein Söhnchen gezählt, an dem meine ganze Seele hing, ein heilig Knäbchen. Holdselig, außer aller Gewohnheit und wie von weiter und alter Landsart hero. Da aber das Kind von Fleisch und Blut und es bedungen war, dass ich kein menschlich Wesen lieben durfte, so brachte er es um, ohn Erbarmen. Und bedient sich dazu meiner eigenen Augen. Denn ihr müsst wissen, dass wenn eine Seele heftig zur Schlechtigkeit bewegt worden, so ist ihr Blick giftig und natterisch. Am meisten für Kinder. So ging dieses Söhnchen voll süßer Sprüche mir im Augstmond dahin, ob ich gleich gedacht hatte, solche Zärtlichkeit sei mir erlaubt. Hatte wohl auch gedacht schon zuvor, dass ich als des Teufelsmönch lieben dürfte in Fleisch und Blut, was nicht weiblich war, der aber um mein Du in grenzenloser Zutraulichkeit warb, bis ich's ihm gewährte. Darum musste ich ihn töten und schickte ihn in den Tod nach Zwang und Weisung. Denn der Magister Rulus hatte gemerkt, dass ich mich ehelich zu verheiraten gedachte und war voller Wut, weil er im Ehestande den Abfall ersah von ihm und einen Schlich zur Versöhnung. Also zwang er mich, gerade dies Vorhaben zu brauchen, dass ich kalt den Zutraulichen mordete. Und will's gebeichtet haben, heut und hier, vor euch allen, dass ich vor euch sitze auch noch als ein Mörder. Eine Unruhe geschah nach diesen Worten im Auditorium und ein Aufbruch. Die alten Herrschaften Schlagenhaufen nämlich erhoben sich von unserem Tisch und, ohne nach rechts oder links zu blicken, auf leisen Sohlen führte der Gatte die Gattin am Ellbogen zwischen den Sitzen hindurch und zur Tür hinaus. Diese also entfernten sich stillschweigend. Sie hatten aber wohl draußen nicht geschwiegen, denn wenige Augenblicke nach ihrem Abgang trat leise Frau Schweigestill ein, in der Schürze, im straffen, grauen Scheitel, und blieb mit gefalteten Händen in der Nähe der Türe stehen. Sie hörte zu, wie Adrian sagte: »Aber welch ein Sünder ich war, ihr Freunde, ein Mörder, den Menschenfeind der Teufelsbuhlschaft ergeben. So hab ich dem ungeachtet mich immerfort emsig befleißigt als ein Werker und nie geruget, noch geschlafen, sondern mir sauer werden lassen und Schweres vor mich gebracht. Nach dem Wort des Apostels, wer schwere Dinge sucht, dem wird es schwer.« Diese Worte waren nun abermals das Zeichen für einige Zuhörer, den Saal zu räumen. Es waren die Gelehrten Unruhe, Vogler und Holzschuhe, von denen ich den einen beim Hinausgehen beide Handwurzeln an die Schläfen pressen sah. Sixtus Gritwies jedoch, bei dem sie disputierten, blieb mit sehr angeregter Miene an seinem Platze, wie ja nach den Abgängen immer noch einige 20 blieben, wenn auch vielfach schon stehend und anscheinend zur Flucht bereit. Leo Zink hielt boshaft erwartungsvoll die Brauen emporgezogen. Jesus, na! Um Leverkühn hatten sich gleichsam schützend einige Frauen geschart. Kunigunde Rosenstiel, Meta Nackedei und Jeanette Scheuerl, diese drei. Else Schweigestill blieb in der Entfernung. So hat der Böse seinen Worten Kraft geben in Treuen durch 24 Jahr und ist alles fertig, bis aufs Letzt. Unter Mord und Unzucht hab ich's vollendet. Und vielleicht kann gut sein aus Gnade, was in Schlechtigkeit geschaffen wurde. Ich weiß es nicht. Da aber nun die Zeit ausgelaufen ist, die ich mir einst mit meiner Seele erkauft, habe ich euch vor meinem Ende zu mir berufen. Günstig, liebe Brüder und Schwestern, und euch mein geistlich Hinscheiden nicht wollen verbergen. Bitt euch hierauf, ihr wollet meiner im Guten gedenken, auch andere, die ich etwa zu laden vergessen, von meinetwegen brüderlich grüßen und daneben mir nichts für übel halten. Dies alles gesagt und bekannt, will ich euch zum Abschied ein weniges aus dem Gefüge spielen, das ich dem lieblich Instrument des Satans abgehört. Dieser Mann ist wahnsinnig. Daran kann längst kein Zweifel bestehen. Und es ist sehr zu bedauern, dass in unserem Kreise die irrenärztliche Wissenschaft nicht vertreten ist. Ich als Numismatiker fühle mich hier gänzlich unzuständig. Leverkühn, umgeben von den genannten Frauen, auch von Schildknapp, Helene und mir, hatte sich an das braune Tafelklavier gesetzt und glättete mit der rechten die Blätter der Partitur. Wir sahen Tränen seine Wangen hinunterrinnen und auf die Tasten fallen, die er, nass wie sie waren, in stark dissonantem Akkorde anschlug. Dabei öffnete er den Mund, wie um zu singen, aber nur ein Klagelaut, der mir für immer im Ohre hängen geblieben ist, brach zwischen seinen Lippen hervor. Er breitete über das Instrument gebeugt die Arme aus, als wollte er es damit umfangen, und fiel plötzlich, wie gestoßen, seitlich vom Sessel hinab zu Boden. »Macht euch davon allesamt! Ihr habt ja kein Verständnis, nicht ihr Stadtleid! Und da kehrt der Verständnis her!« Frau Schweigestill, die doch entfernter gestanden, war schneller bei ihm als wir Näheren. »Viel hat er von der ewigen Gnaden geritt, der arme Mann. Und ich weiß nicht, ob die reicht. Aber ein Recht, ein menschliches Verständnis, glaubt's mir's, das reicht für euch.« Es ist getan. Eine Aufgabe ist bewältigt, für die ich von Natur nicht der rechte Mann, zu der ich nicht geboren, aber durch Liebe, Treue und Zeugenschaft berufen war. Am 8. Mai, 23 Uhr, schweigen die Waffen. In unzähligen Schlachten, die ersten Soldaten der deutschen Wehrmacht treten den bitteren Weg in die Gefangenschaft an und bringen damit das letzte Opfer für das Leben von Frauen und Kindern und für die Zukunft unseres Volkes. Als ich zur Niederschrift dieser Erinnerungen, der Biografie Adrian Leverkühns, ansetzte, bestand von Autors wegen, wie von wegen des Künstlertums ihres Helden, nicht die geringste Aussicht auf ihre öffentliche Bekanntmachung. An diese wäre jetzt wohl zu denken. Deutschland ist frei, sofern man ein vernichtetes und entmündigtes Land frei nennen kann. Aber ach, ich fürchte, in dieser wilden Dekade ist ein Geschlecht herangewachsen, dass meine Sprache so wenig versteht wie ich die seine. Pietät verbietet mir, auf den Zustand einzugehen, in welchem Adrian damals aus der 12-stündigen Bewusstlosigkeit zu sich kam, worein der paralytische Schock am Klavier ihn versenkt hatte. Nicht zu sich kam er, sondern fand sich wieder als ein fremdes Selbst, meint doch das Wort Demenz ursprünglich nichts anderes als diese Abweichung vom eigenen Ich, die Selbstentfremdung. Es handelt sich um eine geistige Erkrankung, die nur progredieren kann. Sie wird aber gerade im Fortschreiten die lautesten Symptome wohl bald ablegen und durch sachgemäße Behandlung in stillere, wenn auch nicht hoffnungsvollere Phasen zu überführen sein. Für die Abfassung des Briefes, der seine Mutter über die Vorgänge schonend ins Bild setzte, war nun der Augenblick gekommen. Das Telegramm, das ihr Heranreisen meldete, ließ denn auch keinen Tag auf sich warten. Man verständigte, wie ich sagte, Adrian von ihrer bevorstehenden Ankunft, übrigens ohne Gewissheit zu erlangen, dass er die Nachricht aufgefasst habe. Eine Stunde später aber, als man ihn schlummernd wähnte, entwich er unversehens aus dem Hause und wurde von meinem Gerion und einem Knecht erst eingeholt, als er am Klammerweiher sich seiner Oberkleider entledigt hatte und schon bis zum Hals in das so rasch sich vertiefende Gewässer hineingegangen war. Er war im Begriffe, darin zu verschwinden, als der Knecht sich ihm nachwarf und ihn ans Ufer brachte. Während man ihn nach dem Hof zurückführte, erging er sich wiederholt über die Kälte des Weihers und fügte hinzu, es ist sehr schwer, sich in einem Wasser zu ertränken, in dem man oft gebadet und geschwommen hat. Er hatte das aber im Klammerweiher niemals, sondern nur in seinem heimischen Gegenstück, der Kuhmulde, als Knabe getan. Nach meiner Ahnung, die fast der Gewissheit gleichkommt, stand hinter seinem vereitelten Fluchtversuch auch eine mystische Rettungsidee, die der älteren Theologie, namentlich dem frühen Protestantismus, wohl vertraut war. Die Annahme nämlich, dass Teufelsbeschwörer allenfalls ihre Seele zu retten vermöchten, indem sie den Leib daran gäben. Nicht alles, was im Wahnsinn geschieht, ist darum durchaus zu verhindern, und die Pflicht zur Lebenserhaltung wurde hier kaum in irgendeines Menscheninteresse erfüllt als in dem der Mutter, da eine solche es zweifellos vorzieht, einen unmündigen Sohn wiederzufinden als einen Toten. Sie kam, Jonathan Leverkühns braunäugige Witwe im weißen und straffen Scheitel, entschlossen, ihren verirrten Sohn mit sich in die thüringische Heimat, an die Stätten seiner Kindheit zurückzunehmen, zu denen sein äußerer Lebensrahmen längst schon in so seltsamer Entsprechung gestanden hatte. Ein hilfloses, unmündiges Kind, das dem stolzen Flug seiner Männlichkeit keine Erinnerung mehr oder eine sehr dunkle, in seiner Tiefe verborgene und vergrabene bewahrte, das wie einst an ihrer Schürze hing und das sie, wie in frühen Tagen, warten, gängeln, berufen, ihm Unartigkeiten verweisen musste oder durfte. Schauerlich Rührenderes und Kläglicheres ist nicht zu erdenken, als wenn ein von seinen Ursprüngen kühn und trotzig emanzipierter Geist, nachdem er einen schwindelnden Bogen über die Welt hin beschrieben, gebrochen ins Mütterliche zurückkehrt. In Haus Buchel bewohnt er dasselbe Zimmer im Oberstock, das er als Knabe mit seinem älteren Bruder geteilt hatte, und wieder war es nun statt der Ulme die alte Linde, deren Zweige unter seinem Fenster sich regten und für deren wundervollen Blütenduft in der Jahreszeit seiner Geburt er Zeichen von Empfänglichkeit gab. Viel saß er auch seinem Hindämmern von den Hofleuten bereits mit Seelenruhe überlassen, im Schatten des Baumes auf der Rundbank, dort, wo einst die plärrende Stallhanne Kanons mit uns Kindern geübt hatte. Für meine Person sah ich den teuren Mann wieder im Jahre 1935, als ich, schon emeritiert, zu seinem 50. Geburtstag als trauernder Gratulant mich auf dem Buchelhof einfand. Die Linde blühte, er saß darunter. Es war unzweifelhaft, dass er mit meiner Erscheinung, ungeachtet einiger Mahnung durch die alte Frau, keinerlei Erinnerungen mehr verband. Noch einmal sah ich ihn 1939 nach der Besiegung Polens. Kommen Sie nur ins Zimmer. Er bemerkt Sie nicht. Der, der einst Leverkühn gewesen war und dessen Unsterbliches nun so heißt. Die bleichen Hände, deren sensitive Bildung ich immer geliebt hatte, lagen, wie bei einer Grabfigur des Mittelalters, auf der Brust gekreuzt. Der stärker ergraute Bart zog das verschmälerte Gesicht noch mehr in die Länge, so dass es nun auffallend dem eines Grekoschen Edlen glich. Welch ein höhnisches Spiel der Natur, so möchte man sagen, dass sie das Bild höchster Vergeistigung erzeugen mag, dort, wo der Geist entwichen ist. Der wiederholten Einladung der Mutter, doch nur näher zu treten, versagte ich die Folge und wandte mich in Tränen. Am 25. August 1940 traf mich hier in Freising die Nachricht von dem Erlöschen der Reste eines Lebens, das meinem eigenen Leben in Liebe, Spannung, Schrecken und Stolz seinen wesentlichen Inhalt gegeben hat. Am offenen Grabe auf dem kleinen Friedhof von Oberweiler standen mit mir außer den Angehörigen Jeanette Scheuerl, Rüdiger Schildknapp, Kunigunde Rosenstiel und Meta Nackedei, dazu eine unkenntlich verschleierte Fremde, die, während die Erdschollen auf den eingebetteten Sarg fielen, wieder verschwunden war. Deutschland, die Wangen hektisch gerötet, taumelte dazumal auf der Höhe wüster Triumphe, im Begriffe, die Welt zu gewinnen, Kraft des einen Vertrages, den es zu halten gesonnen war und den es mit seinem Blute gezeichnet hatte. Heute stürzt es von Dämonen umschlungen, über einem Auge die Hand und mit dem anderen ins Grauen starrend, hinab von Verzweiflung zu Verzweiflung. Wann wird es des Schlundes Grund erreichen? Wann wird aus letzter Hoffnungslosigkeit ein Wunder, das über den Glauben geht, das Licht der Hoffnung tragen? Ein einsamer Mann faltet seine Hände und spricht: Gott sei eurer armen Seele gnädig, mein Freund, mein Vaterland. Thank you. Dr. Faustus, 10. und letzter Teil. Das Leben des deutschen Tonsetzers Adrian Leverkühn, erzählt von einem Freunde. Hörspiel nach dem gleichnamigen Roman von Thomas Mann. Bearbeitung Leonhard Koppelmann, Hermann Kretschmar, Manfred Hess. Es sprachen Serenus Zeitblom, Hans Zischler. Adrian Leverkühn, Werner Wölbern. Serenus als junger Mann, Wolfram Koch. Nepomuk, Echo, Schneidewein, Nuria Singenberger. Rüdiger Schildknapp, Ulrich Nöten. Dr. Kürbis, Michael Tregor. Else Schweigestill, Christiane Blumhoff. Sowie Nina Danzeisen, Peter Danzeisen, Gudrun Eggert, Martin Engler, Mogens von Gado, Heinrich Gieskes, Jens Harzer, Felix von Manteuffel, Jochen Nix, Chris Pichler, Anke Sevenich, Jochen Striebeck. Casting Gudrun Eggert. Musiker der Internationalen Ensemble Modern Akademie unter der Leitung von Nacho De Paz. Countertenor Daniel Gloger. Chor Frankfurter Kantorei unter der Leitung von Winfried Toll. Musikaufnahme Hans-Bernhard Betzing und Rainer Schwarz. Ton und Technik Helmut Becker und André Buscharepp. Aufnahmeleitung Christoph Müller. Komposition Hermann Kretschmar. Regie Leonhard Koppelmann. Eine Produktion des Hessischen Rundfunks mit dem Bayerischen Rundfunk in Kooperation mit der Internationalen Ensemble Modern Akademie 2007.